Meine Erfahrung lehrt mich, dass wir Unternehmer in der Regel zu lange warten, bis wir uns von den unpassenden Mitarbeitern lösen können. Doch was ist, wenn deine Mitarbeiter an dir kletten? Die Lösung dazu bringe ich dir in dieser Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Verschiedene Studien belegen, dass in Europa über 60% aller Mitarbeiter keine emotionale Bindung zum Unternehmen haben. Diese überraschende Zahl dürfte weltweit in etwa ähnlich hoch sein. Also machen 6 von 10 Mitarbeitern Dienst nach Vorschrift. Sprich, sie haben mehr oder weniger bereits innerlich gekündigt oder sind entweder gar nicht oder nur halbherzig eingestiegen. Dies ist einerseits ein enorm hoher Ausfall an Produktivität und Effizienz und auf der anderen Seite sind diese Mitarbeiter keine positiven Markenbotschafter, sondern schaden direkt und indirekt dem Unternehmen. Die Kunst als Führungskraft und Unternehmer ist es nun, diese Angestellten zu erkennen, zu filtern und die Gründe zu finden. Gut möglich, dass die Erklärungen für eine solche Haltung tiefer liegen. In den meisten Fällen stelle ich jedoch fest, dass das Hauptproblem eine mangelnde Identifikation mit dem Unternehmen ist. Und das wiederum liegt oft auch an uns Unternehmern, weil wir zu sehr auf unseren Produkten fixiert sind und weniger auf die Marke. Das Warum der Produkte wird oft verkannt. Dabei ist es eben gerade das Warum, das unsere austauschbaren Produkte einzigartig macht. Wenn das Warum aber geklärt ist und sich der Mitarbeiter dennoch nicht emotional mit dem Unternehmen verbunden fühlt, ist es höchste Zeit zu handeln. Diese Mitarbeiter müssen direkt vom Vorgesetzten angesprochen werden. Es sollen Ziele und neue Lösungswege für die Herausforderungen eingefordert werden. Und zwar immer unter Miteinbezug der eigenen Werte des Mitarbeitenden. Nur so lässt sich erahnen, ob eine emotionale Bindung besteht. Fehlt diese Bindung, ist es für beide Parteien besser, wenn man sich trennt. In den meisten meiner Fälle ging das auch gut. Allerdings einmal nicht, es endete vielmehr katastrophal. Darüber und wie man es besser macht, will ich dir in diesem Kapitel erzählen. Wenn einem Mitarbeiter gekündigt wird und dieser sich weigert zu gehen, muss er von Gesetzes wegen den Arbeitsplatz räumen. Doch die aktuelle Gesetzeslage ist für uns Unternehmer in vielen Dingen komplizierter geworden. Krankheiten und Unfälle in kritischen Momenten führen zu Misstrauen und erschweren die Sachlage. Haben wir dann vorab schon viele Augen zugedrückt, schmerzt es doppelt. Und es kann mitunter sehr teuer werden. Rückwirkend stelle ich fest, dass ich Kündigungen fast immer zu spät ausgesprochen habe. Dies bedeutet nebst finanziellen Einbußen einen hohen Aufwand an Zeit und Energie. Aber auch Missstimmungen im Team und gegenüber den Kunden. Neben sehr vielen tollen Mitarbeitern gab es auch bei mir Tiefschläge. Mein schlimmster Fall diesbezüglich endete mit einem Schaden in der Höhe von 90.000 Euro. Doch alles der Reihe nach. Ich sprach eine ordentliche Kündigung aus, weil ich es mit den Leistungen eines Mitarbeiters nicht mehr einverstanden war. Die Leistungen, die er erbrachte, wurden von den Kunden immer weniger geschätzt. Ab dem Tag der Kündigung stellte er sich quer. Das heißt, er verpasste Termine, machte schlechte Stimmung im Team und war mir gegenüber äußerst gereizt. Natürlich habe ich nicht gerade erwartet, dass er Pralinen mitbringt. Doch in solchen Situationen zeigt sich, ob der Charakter eher stark oder schwach ist. Nun stellte ich ihn nach einer Woche frei. Das bedeutet, bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses voller Lohn, er darf aber nicht mehr arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war auch die Rückgabe aller Arbeitsgeräte und Schlüssel vorgesehen. Dies tat er aber nicht, weshalb ich ihn dann auch fristlos entließ. Mit Gewalt an die Geschäftssachen zu kommen, ist nicht mein Stil. und um gewinnend zu debattieren, sah ich wenig Chancen. Unter anderem gab er den Laptop gelöscht ab, ohne Daten. Dumm für mich war, dass ich vor Gericht verlor, weil ich eben nicht beweisen konnte, dass auf dem Laptop geschäftsrelevante Daten gespeichert waren. Dass mein Ex-Mitarbeiter willentlich alles gelöscht hatte, beurteilte das Gericht anders. Nebst einer Zahlung von über 50.000 Euro hatte ich Anwalts- und Gerichtskosten von fast 40.000 zu tragen. Was lief also im Vorfeld falsch? Warum kam es überhaupt so weit? Das sind wichtige Fragen, die sich jeder Unternehmer stellen sollte. Es ist zwar einfacher, den Gesetzen und Ex-Mitarbeitern die Schuld zu geben, doch damit können sich ähnliche Fälle wiederholen. Darum wollen wir ja lernen. Folgende vier Punkte sind für mich deshalb von zentraler Bedeutung. Erstens, meine Erwartungshaltung gegenüber dem Mitarbeitenden war zu einseitig. Die Stellenausschreibung war zu hoch angesetzt oder für ihn unpassend, weil er die Anforderungen nicht erfüllen konnte und dies auch nicht zugab. Zweitens, ich habe zu lange und zu oft seine Zielerfüllung nicht kontrolliert oder bei Nichterfüllung ein Auge zugedrückt. Rückwirkend stelle ich fest, dass ich bereits nach 2 Wochen mit diesem Mitarbeiter genügend Gründe hatte, ihn zu entlassen. Der Hauptgrund? Überforderung. Er war nicht in der Lage, die Anforderungen des Jobs zu erfüllen und wollte es selbst nicht wahrhaben. Ich wiederum wollte nicht schon wieder einen neuen Mitarbeiter suchen und ließ mich 100-mal von ihm vertrösten. Drittens, lass deine Mitarbeiter selbst feststellen, wenn sie nicht mehr Herr oder Frau der Lage sind. Gib ihnen die Möglichkeit, dies ohne Angst zu erkennen. Sie sollen Fehler selbst erkennen und merken, wenn etwas schiefgelaufen ist. Wenn du als Führungskraft nun einlenkst, wirst du auf weniger Widerstand stoßen und wirkst motivierend. Ist dies zu oft der Fall, kann geprüft werden, ob der Mitarbeiter intern versetzt werden kann. Wenn nicht, wird es in den meisten Fällen zu einer gütlichen Trennung kommen. Kommt viertens die gütliche Trennung nicht zustande, empfehle ich, dem Mitarbeiter ein sehr großzügiges Abschiedsgeschenk, Abfindung, zu machen. Warum? Ganz einfach. Bei unseren aktuellen Gesetzen haben wir Arbeitgeber meist schlechte Karten. Das heißt, dass ein Rechtsstreit eher verloren als gewonnen wird. Dazu kommt viel Zeit und Geldaufwand. Darum ist es gescheiter, großzügig zu sein bei Entlassungen. Dies setzt den Mitarbeiter auch nicht unter Druck, sondern er fühlt sich emotional gut und sinnt weniger nach Vergeltung. Eher wird er für den fairen Unternehmer auch indirekt in Zukunft positiv wirken, weil er nach gewisser Zeit erkennt, dass es so richtig war. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.